Es gibt ein Ziel, das sehen wir im Glauben, wonach das Herz sich sehnt auf Erden hier. Wenn auf dem Weg der Feind den Mut mir rauben, dann flehe ich, Herr Jesu, bleib bei mir. Bei mir. Die Welt versprach mir oftmals viel im Leben, versucht mich dir nicht treu zu dienen hier. Doch will ich dir allein mich nur ergeben und bitte dich, bleib bei mir und bitte dich, Herr Jesu, bleib bei mir. Ich möchte nichts vom sündigen Vergnügen, mir ist dein Weg, dein Wille teuer hier. Will doch der Kampf auch heiß im heiligen Kriege, ist dies mein Trost, mein Jesu, bleib bei mir. Ist dies mein Trost, mein Jesu, bleib bei mir. Und soll mein Weg durch schwere Trübsal gehen,